auf der sogenannten Autobahn gegen Moskau, haben hier alles, was sich vom Sowjetrussen uns entgegenstellte, fluchtartig zurückgetrieben, dass die Straße, an deren Rand ich jetzt stehe, hinter uns aussieht wie eine Rückzugsstraße, wie eine Fluchtstraße, links und rechts gesäumt von den zerschossenen Panzern, den Geschützen, den Kanonen und den Fahrzeugen des Sowjetrussen. Und nun liegen wir vor der stark ausgebauten Stellung von Borodino-Jelenja. Es ist dieselbe Enge, in der damals die russische Armee die Sperrung des Durchganges versuchte. Links von uns das Moskwa-Flüsschen und rechts von uns ein Sumpfgebiet. Durch diese schmale Enge führt die Straße, führt die Bahn. Und hier muss unser Durchbruch erfolgen. Seit gestern Nachmittag ist in einem wundervollen Zusammenarbeiten zwischen den von uns eingesetzten Infanterieregimentern unserer Waffendivision und den Panzern unseres Panzerkorps bereits der Einbruch in diese starke Stellung im Gange. Links umfassend hat man einen schwachen Punkt ausfindig gemacht und dort zunächst einmal den ersten Stoß angesetzt. Inzwischen ist die Nacht vergangen und heute am Morgen stehen wir nun an der Straße frontal dem Gegner gegenüber. Hier vor mir steht der kommandierende General unseres Panzerkorps, der General der Panzertruppen, der eben mit seinem Befehlspanzer nach vorne gefahren ist. Neben ihm unser Divisionskommandeur, der Obergruppenführer. Sie beobachten mit den Gläsern die vor uns liegende Stellung der Russen, die etwa 1500 bis 2000 Meter von uns entfernt ist. Die Straße hier vor uns ist völlig verlassen und menschenleer. Ein Schild hier rechts neben mir stehend verkündet, halt, Feind sieht ein. Bis hierhin sind die Fahrzeuge zum Teil vorgerückt und nun beginnt das Niemandsland. Aber schon arbeiten sich die Infanteristen unserer Division hier links und rechts in den Wäldern heran, um den gestern erfolgten ersten Einbruch in die Stellung nun auszubauen und nach rechts hin weiter auszunutzen. Im Augenblick herrscht eine gewisse Kampfstille. Die Artillerie schießt von beiden Seiten hin und wieder mit Feuerüberfällen und versucht, den Gegner zu erschüttern. Im Übrigen pirscht sich im Augenblick alles durch die Wälder hier, durch diese dicken Wälder, die man kaum auf einige Meter, so stark sind sie mit Unterholz durchsetzt, durchblicken kann, heran an die feindliche Stellung, von der wir wissen, dass sie sehr stark ist, von der wir aber auch wissen, dass wir sie wie immer bezwingen werden. Die Panzer stehen hinter uns bereit. Wir sahen sie, während wir hier auf der Straße vorfuhren, überall links und rechts in den Gehölzen untergezogen. Sie warten nur darauf, dass hier vorne frontal auch der Einbruch in die Stellung vollzogen ist. Dann werden sie nachstoßen, um dem zurückgehenden Sowjetrussen keine Zeit mehr zu lassen und ihm keine Atempause mehr zu gönnen im endgültigen Vorstoß auf das Herz des Feindes, auf Moskau. Hier sind alle deutschen Sender. Angeschlossen sind die Sender des Generalgouvernements, Krakau, Warschau und Lemberg, sowie der deutsche Kurzwellensender mit Richtstrahler nach Ostasien. Der Wehrmachtbericht lautet: Aus dem Führerhauptquartier, 21. Oktober. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Deutsche und italienische Verbände nahmen gestern das Gebiet um Stalino, eines der wichtigsten Rüstungszentren im Donitzbecken, in Besitz. Stalino selbst wurde durch Gebirgsjäger genommen. Auf einem bedeutenden Industriewerk dieser Stadt weht die Reichskriegsflagge. Bei der Säuberung des Schlachtfeldes ostwärts von Bryansk fand der Oberbefehlshaber der sowjetischen 50. Armee, General Petrov, Mitglied des obersten Sowjets, mit mehreren Offizieren seines Stabes den Tod. Kampfflugzeuge bombardierten wichtige Anlagen in Moskau und Leningrad. Im Kampf gegen die britische Versorgungsschifffahrt versenkten Unterseeboote im Atlantik 7 feindliche Handelsschiffe mit zusammen 38.200 Bruttoregistertonnen. Das große britische Walfangmutterschiff Svend Foyn wurde durch Torpedotreffer schwer beschädigt. Kampfflugzeuge vernichteten nordostwärts Höll, ein Handelsschiff von 10.000 Bruttoregistertonnen. Ein weiteres großes Schiff wurde durch Bombentreffer beschädigt. In der letzten Nacht griff die Luftwaffe den wichtigen Versorgungshafen Liverpool sowie Häfen und kriegswichtige Einrichtungen an der englischen Ost- und Südostküste an. Britische Bomber warfen in der Nacht zum 21. Oktober Spreng- und Brandbomben auf mehrere Orte in Nordwest- und Westdeutschland. Die Zivilbevölkerung hatte Verluste an Toten und Verletzten. Einiger Sachschaden wurde verursacht. 4 der angreifenden Flugzeuge wurden abgeschossen. Aus dem Führerhauptquartier, 1. November. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Auf der Halbinsel Krim befinden sich die deutschen und rumänischen Truppen weiterhin in rastloser Verfolgung des geschlagenen Feindes. Im Donetsk-Becken wurde der Oberlauf des Donetsk an mehreren Stellen überschritten. Im Nordabschnitt der Ostfront durchbrach ein Infanterieregiment westlich des Wolchow eine stark befestigte feindliche Verteidigungszone in erbittertem Nahkampf und nahm 533 Bunker. An der Einschließungsfront vor Leningrad wurden mehrere Übersetzversuche des Feindes über die Neva abgewiesen. Die Luftwaffe unterstützte die erfolgreichen Operationen des Heeres auf der Krim durch wuchtige Schläge auf rückwärtige Verbindungen des Feindes und fügte der Sowjetflotte schwere Verluste zu. Sie versenkte ein Handelsschiff von 3000 Bruttoregistertonnen und beschädigte 3 Kriegsschiffe sowie einen großen Truppentransporter. Weitere Luftangriffe richteten sich gegen Moskau. Im Kampf gegen die britische Versorgungsschifffahrt vernichteten Kampfflugzeuge bei den Färöers einen Frachter von 2000 Bruttoregistertonnen und versenkten vor der britischen Ostküste aus einem Geleitzug heraus 4 feindliche Handelsschiffe, darunter einen großen Tanker mit zusammen 29.000 Bruttoregistertonnen. 4 weitere Handelsschiffe des Geleitzuges wurden durch Bombentreffer so schwer beschädigt, dass mit dem Verlust noch weiteren Schiffsraumes gerechnet werden kann. Britische Flugzeuge warfen in der letzten Nacht Bomben auf verschiedene Orte Nord- und Nordwestdeutschlands, unter anderem auf Hamburg. 9 feindliche Bomber wurden abgeschossen. Soweit der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht.

Nein, ich möchte heute nur anknüpfen, ohne einen Vortrag ausgearbeitet zu haben, an meine Ausführung vom 8. November vorigen Jahres. Und möchte einen Rundgang über die äußere Ringstraße der Festung Europa vornehmen. Ich fange mit der Ostfront an. Die Lage an der Ostfront hat sich trotz aller Schwierigkeiten nicht so krisenhaft entwickelt, wie ich es vor Monaten, vor 3-4 Monaten erwartet habe. Der Russe hat seinen Ansturm fortgesetzt. Ununterbrochen läuft der Angriff bald hier, bald dort, seit dem Mitte Juni vorigen Jahres. Eine Leistung, von der man unumwunden sagen muss, dass sie keine andere Wehrmacht der Welt in diesem Umfang durchführen könnte. Wir erleben das auf dem italienischen Kriegsschauplatz, wo die Angriffe sofort nach schweren Verlusten eingestellt werden, umgruppiert wird, im kleinen Rahmen nur durchgeführt werden. Aber dieses unaufhörliche Angreifen heute hier und morgen dort und vielfach mit denselben Stoßtruppen, denn es sind ja immer nur die Panzerkorps, die praktisch den Angriff führen, das ist eine ganz unglaubliche Leistung. Durch das zähe und notwendige Festhalten, besonders im Süden der Ostfront, war schon vor Monaten eine Situation entstanden mit einem rechten Flügel ganz weit im Osten und einem ganz weit zurückgebogenen linken Flügel, die ich für auf die Dauer kaum haltbar hielt. Heute ist das in noch ausgesprochenerem Maße der Fall. Während der rechte Flügel auf der Krim festhält und dann über Kirovograd allmählich in südwestlicher Richtung verläuft, steht der linke Flügel etwas vorwärts Kowel. Also wir haben gar nicht mehr eine Ostfront, sondern wir haben eine Front, die von rein nach Nordosten gerichtet ist. Von einigen Krisen abgesehen, die durch das zähe Festhalten an einzelnen Punkten entstanden sind, wie die letzte Einschließung des 11. Korps, hat überraschenderweise, kann ich nur sagen, die Truppe die Belastung im großen Zusammenhang gebracht. Es sind eine Reihe von rückläufigen Bewegungen bei den Russen eingetreten durch unsere Gegenangriffe, die sich wahrscheinlich setzen werden, insbesondere am äußersten linken Flügel, wo es eine Zeit lang aussah, wie wenn bereits Lemberg bedroht wäre. Diese Gefahr ist zunächst gebannt und wird meines Erachtens vor dem Sommer, vor einer Trockenperiode im großen Umfang auch nicht wieder aufleben. Norwegen, gegen meine letzten Ausführungen keinerlei Veränderungen, außer wie ich eben schon sagte, dass wir eine Division aus Norwegen weggenommen haben und dafür eine neu aufgestellte nach Norwegen transportieren, die bis zum Frühsommer dort wieder bereit sein wird. Die Aushilfe, die wir Finnland gegeben haben, bestand darin, dass wir uns verpflichtet haben, eine Division der finnischen Front durch eine deutsche zu übernehmen und abzulösen, damit die deutsche Front des Gebirgs AOK 20 zu schwächen und dafür den Finnen die Möglichkeit zu geben, eine weitere Division sich freizumachen, in Reserve zu stellen. Diese Entgegenkommen haben sie besonders dankbar anerkannt. Norwegen und Dänemark, wie gesagt, keinerlei Veränderung gegenüber der letzten Lage. Italien. In Italien ist viel mehr Krieg, wie man sich das vorstellt. Aus den gesamten Meldungen hatte selbst ich nicht mal das Bild, in welchem ungeheuren Maße hier das kriegerische Geschehen auf das Land selbst zurückwirkt. Bis nach Rom hinauf ist Front, kann man sagen. Und ich habe noch keinen Stab gesehen, der einen derart frontmäßigen und kriegsmäßigen Eindruck macht, wie der von dem Feldmarschall Kesselring der Heeresgruppe C, die in dem Berg drin einer gebohrten Fabrik mit dem gesamten Stab der Heeresgruppe haust. Sämtliche großen Durchgangsstraßen, sowohl an der West- wie an der Ostseite Italiens, sind unaufhörlich angegriffen. Sämtliche Ortschaften, die an ihr liegen, zerstört, radikal zerstört, sodass man dort entlang dieser Straße auch keine Truppen sieht, sondern nur die zurückflutende Menge der sich rettenden Einwohner auf Esel und sonstigen Fahrzeugen. Die Front unten in dem Gebirge hat tadellos gehalten, obwohl dort Kämpfe waren, die Vorbereitung den Großkämpfen des letzten Krieges entsprochen haben, wenn auch auf einer kleineren Front. Allgemein haben sich diese schweren Kämpfe mit 20, 30, 40.000 Artillerieschuss in kurzer Zeit doch nur auf die Breite eines Regiments bis allerhöchstens einer Division erstreckt. Sie sind dann immer mehr zusammengeschmolzen und haben zuletzt bei den Angriffen gegen den Block von Cassino überhaupt nur die Breite von 1.000 Metern erreicht. Im Südosten sind keine nennenswerten Veränderungen eingetreten. Die Bedrohung des Südostraumes ist schwächer geworden. Ich komme dann bei dem Gegner darauf noch zurück. Wir haben eine Division abziehen können nach Italien und wir haben weitere Divisionen bereit und gruppieren sie an der großen Bahn von Agram über Belgrad nach Athen, um sie je nach Entwicklung der Lage bereit zu haben. Entweder für eine Großinvasion im Westen oder eventuell noch zum Einsatz in Italien oder zur Verwendung bei Bulgarien, an der bulgarischen Front. Die Kämpfe gegen Tito haben dann nach den ungeheuer hohen Schneefällen und nach den Erfolgen der letzten Zeit abgeflaut. Beiderseits ist eine zwingende Notwendigkeit, hat sich durchgesetzt, den Truppen Ruhe zu geben. Tito hat die Großangriffe befohlen einzustellen und hat sogar auch die Angriffe gegen befestigte Orte von uns verboten, weil es ihm zu viel Verluste gekostet hat. Die Schneeverwehungen sind so ungeheuer, dass selbst die 1. Gebirgsdivision zurzeit auf ihrem Marsch an die große Bahn Agram-Belgrad zurzeit ungeheuer aufgehalten und behindert ist. Ich komme nun zum Wesentlichsten, das ist das Bild über die feindlichen Absichten, wie wir es heute haben und von dem unsere weiteren Maßnahmen abhängen. Die Masse der feindlichen Kräfte steht nach wie vor in England. Sie ist dort mit 54 bis 55 Divisionen anzunehmen. Die gesamten Zuführungen, die noch von Amerika kommen zurzeit, und wir erwarten in den nächsten 8 Tagen noch einen erheblichen Transport, laufen alle nach England. Wie bemerkenswert ist eine Verschiebung der Kräfte von Norden, von Schottland und von Mittelengland nach Süden und im Süden auch schon beginnend eine Verschiebung in dieser Richtung. Die Masse der Luftlandedivision liegt hier. Also es ist gar kein Zweifel, von England aus wird die Invasion zurzeit und heute noch im größten Umfange gegen Frankreich vorbereitet. Könnte auch sein gegen Niederlande und Dänemark, aber hier nur als Ablenkung, denn sonst würde diese Bewegung hier nicht stattfinden. Die Luftlandedivision sind hier und das bringt mich dazu, dass ich an diese Teile denke, wo eine größere, große Luftlandeaktion einsetzen könnte, um hier einen Brückenkopf nach rückwärts abzuschirmen und abzuschließen und dann frontal und umfassend einen der großen Häfen, Brest oder Cherbourg, hier zu nehmen.

aber sie treffen sie nicht. Er war wieder direkt hinter uns. Ich sehe eben hier in der zerbröckelten Erde einen Käfer laufen. Solche Kleinigkeiten werden plötzlich riesengroß. Wieder ein Einschlag vor dem Schützenloch. Der Dreck, der Staub wirbelt hoch auf und verschmiert die Augen. Es macht uns nichts. Wir halten diesen Feuerschlag aus und dann sind wir wieder am Zug. Jeder Mann der SS-Panzerdivision Hitlerjugend, den ich heute in und um Korn begegne, fragt, ob es wahr ist, dass der Kommandeur gefallen sei. Wieder und wieder muss ich es bestätigen. Brigadeführer Witt ist heute Mittag auf dem Divisionsgefechtsstand gefallen. Ich habe neben ihm gestanden, als es geschah, und muss deshalb Auskunft geben. Ich wollte heute von Caen über die Orne hinüber ostwärts an die Küste, um die englischen Landungsschiffe, Kriegsschiffe und Transporter in der Flussmündung zu sehen. Wir fuhren deshalb zum Brigadeführer und baten ihn um die Lage. Auf seinem Divisionsgefechtsstand, in einem der bekannten Parks wohlhabenden französischen Bürgertums, war das bald erledigt. Dann sprach der Brigadeführer über ein Thema, das ihm besonders am Herzen lag. Lob und Anerkennung für seine Division, für seine Jungen aus der HJ. Er hatte gestern die Kompanien seiner Division abgefahren, hatte sich von der unwahrscheinlich hohen Zahl der von seiner Division abgeschossenen Panzer in einer Woche Invasion überzeugt und gab wieder und wieder seiner Freude Ausdruck über die ungeheuren Leistungen der ersten Einsatztage dieser jungen Division, die so ganz sein ureigenstes Werk ist. Die Feuerwalze der schweren englischen Schiffsgeschütze tastete sich an unseren Graben heran. Und im Heulen und Krachen der Granaten und der steinigen Erde, im Splitter der Bäume und in der Verdunkelung der Sonne gab es einen nahen Krach, dass eine Sekunde die Zeit stillzustehen schien. Als ich nach einer kurzen Betäubung mich hochreckte und aus Erde, Staub und Steinen, Mund und Augen voll Sand wieder Luft bekam, sah ich, dass Brigadeführer Witt an meiner Seite gefallen war. Ein Schlag hat diesem herrlichen und erfüllten Soldatenleben ein Ende gesetzt, das ganz erfüllt war vom Kampf für Deutschland und von den besten Soldatentugenden deutscher Unvergänglichkeit. Der Sieger in 100 Kämpfen, der Eroberer von Taganrog und Rostov, der Eroberer des Roten Platzes in Charkow, der Eichenlaubträger Fritz Witt, der 36-jährige Kommandeur seiner SS-Division, starb den Soldatentod auf fremder Erde an einem heißen Kampftag in vorderster Front, im Ringen um die Freiheit Europas. Seine Jungs werden seinen Tod rächen. Sie beißen die Zähne nur fester zusammen. Zu Gefühlen ist hier heute keine Zeit. Seine Panzer werden weiter rollen, seine Waffen weiter feuern, seine Division weiter kämpfen und stürmen, so wie er sie erzog. Der Kampf geht weiter. Den Schlachtfeldern nie zu finden, sondern immer nur in den großen Konzernen und Trusten, in denen sie den Krieg zum Geschäft herabwürdigen. Wenn also diese uns und auch für sie überhaupt nur einen Sinn haben soll, dann muss er zu dem Ziel einer sozialistischen Einheit unserer Völker führen. Sie werden dann nicht etwa in ihrer Heimat auftreten, als Herrscher und Feinde des Reiches, sondern als die besten Freunde. Sie haben, wenn Sie zu Anfang des Krieges schon hier waren, das deutsche Volk in seinem Reichtum, in seiner Macht und in seiner Größe kennengelernt. Und Sie haben sicherlich dafür nur Bewunderung gehabt. Heute das deutsche Volk in seiner Not, aber auch in seiner Leidensfähigkeit, in seiner inneren Standhaftigkeit kennen. Und ich glaube, Sie werden für diesen Teil unseres Wesens nur noch